Ein sturer Hund. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Heinrich Steinfest. Teil 1. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Dieser Platz war sein Platz. Also, das kann man so nicht sagen. Aber als Stammgast bevorzuge ich nun mal meinen ganz bestimmten Platz. Mortensen befand sich in einer öffentlichen Bücherei, in der eine Sitzplatzreservierung unmöglich ist. Dieser junge Mann ist ein Stuhldieb. Der junge Mann hatte zwei Bücher auf dem Tisch und las in einem dritten. Bruchlandung. Das war sein Buch. Kein Zweifel. Der oben aufliegende Buchdeckel bewies, der Stuhldieb hatte sich Bruchlandung entlehnt. Das erste von drei Büchern, die Mortensen bei einem kleinen Verlag publiziert hatte. Also, die Angelegenheit, mit der ich Sie betrauen möchte, ist sicherlich ungewöhnlich. Ich habe Ihren Namen aus dem Telefonbuch. Ich weiß also nicht, welche Art von Fällen Sie eigentlich bereit sind zu übernehmen. Fälle, die mich nicht auch noch meinen zweiten Namen kosten. Das Lächeln des Privatdetektivs war frei von Bitterkeit, welchen Umständen auch immer er seinen fehlenden Arm verdankte. Er war darüber hinweggekommen. Lassen Sie hören. Der Schriftsteller Mortensen nickte und beschrieb nun, wie alles gekommen war, wie er dem Leser seiner Bücher von der Bibliothek aus heimlich gefolgt war. Der Schriftsteller verfolgt seinen Leser. Seinen einzigen, vielleicht. Bitte. Vielleicht wollte ich nur etwas über den Leser meiner Bücher erfahren. Hm. Sie sprechen ein akzentfreies Deutsch. Markus Cheng, der einarmige Detektiv, war offenkundig chinesischer Abstammung. Ich halte mein Deutsch eher für wienerisch. Was macht ein Wiener in Stuttgart? Wenn man 40 Jahre lang in Wien gelebt hat, hat man das Recht, auch mal kurz zu verschnaufen. Ist es so anstrengend, Wiener zu sein? Ist es. Überhaupt, wenn man für einen Chinesen gehalten wird. Naja, wenn man sich so ansieht, dann... Ich bin gebürtiger Wiener. Auch wenn ich wie ein verdammter Chinese aussehe. Meine Eltern kommen aus China, ich nicht. Aber genug der Ouvertüre. Kommen wir zu Ihrem Problem. Sie wollen doch nicht, dass ich herausfinde, wer Ihr einziger Leser ist? Nein, das weiß ich bereits. Ein gewisser Thomas Marlock. Und der ist jetzt tot. Und Mortensen berichtete, wie er dem Stuhldieb aus der Bibliothek gefolgt war und wie er ein Verbrechen beobachtete, für das die Polizei nun einen Unschuldigen zur Verantwortung zog. Also, er traf sich mit einem jungen Mann in einer Bar. Ex. Crivellis Ex. Bar. Ich konnte Fetzen ihres Gesprächs verfolgen. Nicht schlecht. Na? Die Frau. Schon mal gesehen? Wäre mir nicht entgangen. An der Ecke vom Tresen hatte eine Frau auf einem der hohen Hocker Platz genommen. Sie war allein und man konnte spüren, dass sie es auch bleiben wollte. Sie trank Wein und hat auf einem der Bierdeckel rumgekritzelt. Polnische Nutte. Aber keine von der Straße. Eher Luxusklasse. Straight, präzise, glatt. Hör auf, Thomas. Die kennt uns Hörder. Zumindest wusste ich nun, wie der Stuhldieb heißt. Thomas. Das also ist mein Leser, dachte ich. Wollte gehen. Stattdessen bestellte ich noch ein Aquavit. Dachten Sie, die beiden besprechen ihre Bücher? Ich hatte wirklich befürchtet, mein Leser könnte die Bände aus reiner Juxerei entlehnt haben. Naja, zum Beispiel, um die missglücktesten Formulierungen herauszusuchen und sie in eine Sammlung sprachlichen Unfugs aufzunehmen. Mortensens Bücher blieben jedoch wieder einmal unerwähnt. Die Herren blickten noch eine Weile zu der slawisch aussehenden Dame am Tresen, tauschten ein paar Bemerkungen und dann verließ der eine die Bar. Kurz darauf zahlte auch die Dame. Ich hatte gar nicht vor, meine Verfolgung wieder aufzunehmen, aber draußen sah ich den jungen Mann an der Ampel stehen. Die Tasche mit meinen Büchern unterm Arm. Die Dame trat auf ihn zu. Anscheinend hat sie doch etwas von der Unterhaltung in Crivellis Bar mitbekommen. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Mike ist ein unmöglicher Kerl. Ein Zyniker. Und was sind Sie? lassen wir das. Es kommt ja nicht darauf an, wer oder was du bist. Du siehst hübsch aus. Das genügt. Mortensen verzichtete auf seine Straßenbahn und ging hinter dem Pärchen her. Das hatte ich natürlich nie und nimmer vorgehabt. Vielleicht lag es an meinem beruflich bedingten Voyeurismus. Sie waren auf Recherche. Genau. Solcher Art sein Handeln in Gedanken veredelnd, folgte Mortensen den beiden, bis sie in einem Hausflur verschwanden. Auf einem der Täfelchen der Gegensprechanlage entdeckte ich einen Thomas. Thomas Marlock, 3. Etage. Und siehe da, im 3. Stock ging ein Licht an. Im Haus vis-à-vis war die Haustüre nur angelehnt. Mortensen stieg die Treppe hinauf, bis er eine hervorragende Sicht in Marlocks gegenüberliegendes Wohnzimmer hatte. Die Vorhänge waren nicht zugezogen und doch konnte ich die beiden nicht sehen. Wahrscheinlich waren sie in einem anderen Zimmer zugange. Plötzlich flog ein runder, ballartiger Körper in den erleuchteten Raum und landete im Aquarium. Wasser spritzte auf und rote Schleier tanzten im leichten Strom der Wasserpumpe. Was er da eigentlich beobachtete, war Mortensen nicht sofort klar, aber langsam begriff er das Unglaubliche, dass hier nicht Farbe, sondern Blut das Wasser färbte. Und dass hier nicht ein Lederball geflogen kam, sondern ein menschlicher Kopf, der kurz vorher abgetrennt worden war. Der Kopf musste zu Thomas Marlock gehören. Denn nun erschien die Dame, blieb eine Weile vor dem Aquarium stehen und trat schließlich ans Fenster. Sofort drückte Mortensen seinen Körper an die Wand. Einäugig beobachtete er die Frau, wie sie herübersah. Allerdings hielt er es für unmöglich, von ihr entdeckt worden zu sein. Sie wirkte in keiner Weise nervös, hat sich wieder zum Aquarium gedreht und vollzog eine Handbewegung, die ausschließlich bedeuten konnte, dass sie Fischfutter über der Wasserfläche verteilt hat. Dann ging sie aus dem Zimmer. Als sie unten aus dem Haus trat, hob sie kurz den Kopf. Ich erschrak. Aber sie hatte sich wohl nur davon überzeugt, dass es wieder mit Regnen angefangen hat. Unverdächtiger und gelassener konnte ein Mensch nicht sein. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, konnten Sie den eigentlichen Mord gar nicht beobachten. Nein, da war sonst niemand, glauben Sie mir. Ich sah Marlocks Kopf durchs Zimmer fliegen und im Aquarium landen. Und ich sah, wie die gute Dame, blutverschmiert, aber seelenruhig, die Fische fütterte. Alleine. Ja, und warum erzählen Sie das nicht der Polizei? Ach, meine Geschichte ist zu unglaubwürdig. Autor verfolgt Leser. Ich will mich nicht in 1000 Fragen nach meinem absonderlichen Verhalten ausliefern. Als Zeuge werde ich vernommen und als mutmaßlicher Täter verhaftet. Warum wollen Sie mich jetzt engagieren? Weil gestern im Fernsehen die Nachricht kam, der Täter sei gefasst worden. Tatmotiv sei im homophilen Bereich zu suchen. Und dann haben sie ein Foto eingeblendet. Mortensen hatte ihn sofort erkannt, den zweiten Mann aus Crevellis Bar, diesen Mike. Und ausgerechnet den hielt man also für den Mörder Marlocks und auch noch für seinen ehemaligen Liebhaber. Das ist ein ausgemachter Blödsinn. Die beiden waren nie und nimmer ein Pärchen. Der Mann ist ein Heteromacho, aber unschuldig. Na, Unschuldige gibt es nicht, glauben Sie mir das. Aber es gibt Mörder und es gibt Nichtmörder. Dieser Mann war weder in Marlocks Wohnung, noch hat er dessen Kopf ins Aquarium befördert. Die Dame mit dem slawischen Gesicht soll es gewesen sein, das sagten Sie bereits. Sie, Herr Mortensen, möchten also, dass ich diese Frau finde, die Sie für die Mörderin halten. Genau, so ist es. Allerdings unter der Bedingung, dass Sie mich aus der Sache raushalten. Zumindest was meinen voyeuristisch anmutenden Aufenthalt im gegenüberliegenden Treppenhaus betrifft. Also gut. Gehen wir davon aus, dass ich die nötigen Beweise zusammenkratzen kann, um diesen Mike zu entlasten. Aber die Polizei wird sicher wissen wollen, für wen ich arbeite. Verweisen Sie auf Ihr Beichtgeheimnis. Mortensen zuckte leicht zusammen. Er hatte eine Bewegung im Detektivbüro bemerkt. Es handelte sich um ein Objekt, das keine 2 Meter entfernt auf einem Kissen lag und sich nun aufrichtete. Ein Hund. Ein merkwürdiges Wesen mit kleinem, muskulösem Körper, kurzen Beinen und überlangen Ohren. Ein kompaktes Stück leibhaftig gewordener Sturheit. Interessanter Hund. Ein alter Freund. Sicher wahnsinnig treu, oder? Keine Keineswegs. Ich bin es, der für Lauscher den Treuen spielen muss. Lauscher? Aber ein bildhafter Name für den Hund von einem Detektiv. Bildhaft, ja. Aber irreführend. Das Hören zählt kaum zu seinen Domänen. Also, ich würde vorschlagen, dass wir uns gegen 8 in Crivellis Bar treffen. Aha. Was erhoffen Sie sich davon? Es ist ein Anfang. Und sollten wir auf die Frau treffen, die Sie für die Mörderin halten, so werden Sie es sein, der sie sofort erkennt. Ah ja. Die Frau ist nicht da. Das wäre auch verrückt gewesen. Cheng gab dem Barkeeper ein Zeichen. Herr Crivelli, letzten Dienstag hat Herr Mortensen hier einen Whisky getrunken. Anscheinend kannte Cheng den Barkeeper. Er war früher schon einmal kurz für ihn tätig gewesen. 2 Aquavit und 5 Pilz. Sehr gut. Und an diesem Abend ist auch eine Frau an der Bar gestanden. Cheng beschrieb die Dame. Eine alte Bekannte. Das war das erste Mal, dass ich sie bedient habe. Und? Danach noch einmal? Nein. Hat sie irgendetwas zu Ihnen gesagt? Die Dame war nicht zum Reden hier. Eher zum Arbeiten. Wie meinen Sie das? Künstlerische Arbeit. Warten Sie. Der Barkeeper ging nach hinten und kam mit einem viereckigen Bierdeckel zurück. Das ist Thomas Marlock. Auf dem Bierdeckel war eine Bleistiftzeichnung zu sehen. Ein kleines Kunstwerk. Es handelte sich deutlich um Thomas Marlocks Gesicht. In den Werbeaufdruck des Bierdeckels war das Porträt so eingearbeitet, dass Buchstaben und abgebildetes Bierglas als tragendes Element des Gesichts wirkten. Eine originelle Arbeit. Allerdings. Einen Augenblick war zu spüren, wie sehr Crivelli an diesem Kleinod hing. Nachdem die Frau gegangen war, fand ich diesen Bierdeckel. Die Zeichnung stammt von ihr. Sie haben den Karton einfach behalten? Warum denn nicht? Das war, als hätte sie irgendwie ein Trinkgeld zurückgelassen. Aber nach dem Tod Marlocks musste ihnen die Zeichnung doch unheimlich vorkommen. Es ist das Wesen der Kunst, unheimlich zu sein. Aha. Sie haben der Polizei also nichts davon erzählt? Dafür sah ich keinen Grund. Können Sie mir die Grafik für ein paar Tage überlassen? Warum sollte ich das tun? Weil Sie mir vertrauen. Zögerlich schob der Barkeeper den Bierdeckel näher an Cheng heran. Der war an diesem Abend auch hier. Vielleicht sollten Sie Ihren Freund mal genauer unter die Lupe nehmen. Werde ich. Vor der Türe reichten der Detektiv und sein Auftraggeber sich die Hand. Wir haben die Zeichnung. Das wird uns weiterhelfen. Ja, meinen Sie? Ein Porträt ist ja auch immer ein Porträt dessen, der es angefertigt hat. Cheng besaß bereits davon Kenntnis, dass Mortensen derzeit in der Villa einer Freifrau lebte, um gegen Entgelt auf ihre Katze aufzupassen. Ende der nächsten Woche bin ich wieder in meiner alten Wohnung erreichbar. Montagmorgen ließ Cheng den Bierdeckel von einem forensisch versierten Freund untersuchen. 2 Fingerabdrücke konnten festgestellt werden, jedoch keiner der beiden war registriert. Und dann vereinbarte er einen Termin mit dem Werbefachmann Otto Botländer. Eine Wahnsinnsarbeit. Irgendein Schimmer, wem wir die zu verdanken haben? Einer Frau, Mitte 20 oder etwas älter. Höchstwahrscheinlich ist es besser, sich vor ihr nachzunehmen, aber es kann auch ein Irrtum sein. Guck mal. Die Frau hat es verstanden, das Bierglas so einzusetzen, dass man meint, es handle sich um menschliche Gesichtsknochen. Und mit dem Bleistift hat sie praktisch eine Haut über die Knochen gezogen. Wunderbar. Eine gute Zeichnerin, aber was habe ich von ihr als Mensch zu halten? Na, da muss man wohl spekulieren. Das Bild ist ohne jeden Bezug zu einer gängigen Kunstform. Ja, wer so arbeitet, lebt isoliert. Sie könnte sich in irgendeiner Art von Anstalt, von Geschlossenheit befinden. Wer ist eigentlich der Porträtierte? Ein ermordeter Mann. Ist er gestorben, bevor oder nachdem er gezeichnet wurde? Sehr bald danach. Gell, wenn du diese Frau findest, bring mich mit ihr zusammen. Ich würde mich gern von ihr zeichnen lassen. Ich hoffe, dass das nicht in einem Todesurteil gleichkommt. Ah, das Risiko würde ich in Kauf nehmen. Also, ich bleibe dabei. Du wirst sie in einer Umgebung finden, in welcher die Regeln einer geschlossenen Gesellschaft vorherrschen. Ich würde auf Klosterschwestern tippen. Denen traue ich am ehesten einen Mord zu. Als Cheng wieder sein Büro betrat, fand er dort zwei ungebetene Gäste. Keine Diebe, aber auch keine Freunde. Hauptkommissar Rosenblüt. Kommen Sie ruhig näher. Ach, und das ist mein Assistent, Dr. Thiel. Ja. Was kann ich für Sie tun? Erklären, warum wir hier sind. Was? Ja, wir haben einen Anruf hierher verfolgt. Der müsste noch auf Ihrem Anrufbeantworter sein. Seien Sie doch so gut und spielen Sie ihn ab. Folgendes, Herr Cheng. Auch wenn sicher ist, dass Marlocks Porträt an besagtem Abend entstanden ist, so ist ebenso sicher, dass der Bierdeckel nicht aus Crivellis Bar stammt. Schließlich weiß ich, auf welchen Untersetzern ich meinen Gästen ihr Bier serviere. Die Frau, die muss ihn mitgebracht haben. Wir führen gar kein Bier aus Zweifelsknot. Rosenblüt stoppte die Aufnahme und nahm die Kassette aus dem Gerät. Ich bin mir sicher, dass Sie das dürfen, mir das Aufnahmeband entfernen. Was wollen Sie damit? Seit Marlocks Ermordung hören wir das Telefon in Crivellis Bar ab. Reine Routine. Aber umso verdutzter waren wir, als Crivelli in seinem Anruf an Sie den Namen Marlock erwähnt hat. Seien Sie doch so nett und klären Sie uns über die Bedeutung des Bierdeckels auf. Ich dachte, Sie hätten den Fall Marlock gelöst, dabei hören Sie die halbe Stadt ab. Was sich ganz offensichtlich lohnt. Wir haben zwar den Mörder, aber das Motiv bleibt im Unklaren. Ich bitte Sie, ich bin ein Pedant und verachte Unklarheiten. Und das gilt in noch höherem Maße für unseren Dr. Thiel hier. Das war das Zeichen für den Herrn Akademiker, der nun mit einer Direktheit, die ihm Cheng nicht zugetraut hätte, erklärte, es würde ein leichtes sein, Cheng seine Befugnis, eine Detektivagentur zu betreiben, wieder zu entziehen. Ich habe nichts gegen Asiaten, aber ein Relikt wie Sie... Das darf sich nicht einbilden, es könne hier Ermittlungen sabotieren und sein eigenes Spielchen aufziehen. Unser Dr. Thiel, aber da hat er leider recht. Wir können nicht einfach zusehen, wie unser Zeuge Crivelli nicht mit uns, sondern mit Ihnen zusammenarbeitet. Cheng überlegte, für einen Detektiv war es nicht gerade ein Vorteil, die Polizei zum Feind zu haben. Ich suche nach Fakten, die beweisen, dass der von Ihnen Festgenommene nicht der Täter ist. Und wenn ich über diese Fakten verfüge, werde ich sie Ihnen auf den Tisch legen. Wer beauftragt Sie? Ja, bitte schön. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Kommissar. Auf meiner Steuererklärung wird der Name meines Klienten aufscheinen, aber bis dahin ist noch Zeit. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist... Thomas Marlock war an dem Abend, an dem er starb, nicht mit einem Mann, sondern mit einer Frau in seiner Wohnung. Und diese Frau hat sich am selben Abend in Crivellis Bar aufgehalten. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist, aber sie war es wohl, die die obskure Lustigkeit besaß, Marlocks separierten Kopf ins Aquarium zu tauchen. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber das Wort Bierdeckel habe ich bis jetzt noch gar nicht gehört. Ja, das ist ja ohne Bedeutung. Die Frau hat, während sie in Crivellis Bar saß, das Gesicht von Thomas Marlock auf einem Bierdeckel gekritzelt. Aber ich glaube nicht, dass Marlock das überhaupt realisiert hat. Und was sagt Ihnen Zweifelsknot? Ach, Crivelli hat diesen Ort erwähnt, ja. Ein Ort, eben an dem Bier gebraut wird. Ich halte das nicht für einen dramatischen Hinweis. Wo ist denn dieser Bierdeckel? Ich nehme an, dass er sich im Besitz der Porträtistin befindet. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie versuchen, uns anzuschmieren. Cheng erhob sich und ging in seinen Werkstattraum. Er holte eine Dose Hundefutter aus dem Wandschrank und beförderte den Inhalt in Lauschers Napf. Der Hund näherte sich ohne Eile und ging neben seinem Essen in Positur, als warte er darauf, fotografiert zu werden. Alles im Leben Lauschers war durch eine ungemeine Langsamkeit geprägt. Als Cheng in den vorderen Raum zurückkehrte, waren Rosenblüt und Thiel verschwunden. Was ist los? Hol mich ab, sobald du kannst, Henry. Und nimm dir ein paar Tage frei. Für den Wiener Cheng handelte es sich bei Zweifelsknot um einen Ort, den er nur vom Hörensagen kannte. Im Lexikoneintrag stand, dass die Ortschaft am Südrand der Schwäbischen Alb für ihre ehemalige Benediktinerabtei bekannt sei. Unter Napoleon wurde sie säkularisiert und dient heute als psychiatrisches Zentrum. Cheng wäre in jedem Fall nach Zweifelsknot gefahren, allein des Bierdeckels wegen. Doch das Bestehen eines zur Psychiatrie umgewandelten Klosters quasi ein Gebäude zweifacher Geschlossenheit, empfand er als zusätzlichen Anreiz. Am Telefon konnte ich dir nichts Genaueres sagen. Möglicherweise werde ich abgehört. Heiligsblechle. Es geht um den Fall Marlock. Weißt schon, der Kopf im Aquarium. Und Cheng berichtete seinem zeitweiligen Mitarbeiter Henry die ihm bisher bekannten Fakten. Soll ich schneller fahren? Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Schon seit Stuttgart. Ist das ein Problem? Das ist überhaupt kein Problem, Henry. Es wird die Polizei kaum wundern, wenn wir in Zweifelsknot landen. Das können sich die denken. Was sie sich aber nicht denken können, ist mein Interesse für die dortige Psychiatrie. Und das soll auch so bleiben. Ein Schneesturm hatte eingesetzt, durch den der Fiat wie durch eine sich auflösende Brausetablette gesteuert wurde. Jesus, was war das? In dem weißen Geriesel wurde plötzlich ein dunkler Körper sichtbar, der auf den Fiat zuraste. Durch die Rückscheibe sah Cheng gerade noch, wie ein sargartiger Behälter abwärts flog, auf die Fahrbahn aufschlug und quer dahinschlitterte. Ein Skikoffer. Das kommt davor, wenn die Leute auf ihre Sachen nicht aufpassen. Der Fiat parkte auf dem Pannenstreifen und die beiden Männer stiegen aus. Niemand war zu Schaden gekommen. Henrys silberfarbenes Autodach ausgenommen. Cheng ging einige Schritte zurück und schob den Skikoffer, der zur Hälfte in den Pannenstreifen hineinragte, aus dem Gefahrenbereich. Neugierig löste er die Schnallenverschlüsse und öffnete den Behälter. Was hatte er eigentlich erwartet, worauf er stoßen würde? Auf eine Leiche? Eine Bombe? Zwei Paar Ski! Nichts Auffälliges. Blieb noch immer die Vorstellung, jemand könnte absichtlich den Skikoffer vom Autodach gelöst haben, um einen tödlichen Unfall zu provozieren. Als Cheng sich wieder aufrichten wollte, bemerkte er einen Gegenstand unterhalb der Skistockgriffe, den er im ersten Moment für einen weiteren Bierdeckel hielt. Ein Polaroid, das eine Frau und zwei Männer in Skikleidung aus den 70er Jahren zeigte. Cheng steckte das Foto ein, aber nicht in seinen Mantel, sondern er schob sich das Bild zwischen Unterhose und rechte Po-Seite. Einen Ort, an dem man nicht unbedingt nach Polaroid suchen würde. Das war knapp. Ihr könntet jetzt tot sein. Ja, könnten wir. Puh. Ich mach dir wegen dem Wagen keine Sorgen. Ich werde das reparieren lassen. Der bleibt, wie er ist. Auch ein Fiat braucht das ein oder andere Wehwehchen. Henry startete den Wagen. Cheng schwieg. Lauscher schnarchte sein Hundeschnarchen. Als sie schließlich auf dem Parkplatz von Zweifelsknot hielten, war der Ort bereits von der Dunkelheit eines späten Nachmittags eingeäschert. Na, schauen wir mal, wen uns Rosenblüt hinterhergeschickt hat. Lauscher hatte nichts gegen die Leine einzuwenden. Zu dritt betraten sie den Gasthof zum schönen Hof nahen, der an das Brauereigelände angeschlossen war. Nur der Stammtisch war besetzt. An einer kleinen Rezeption wurden die Formalitäten erledigt und die Männer bezogen ihre Zimmer. Treffen wir uns um 8 beim Abendessen. Gut. Cheng begab sich zur Rezeption. Könnte ich ein anderes Zimmer bekommen? Eines, in dem man im Angesicht der gleißenden Biederkeit nicht gleich erblindet? Die Frau schüttelte zunächst den Kopf. Man war hier Fremde gewohnt, auch Asiaten. Vielleicht lag es an ihrer Überraschung, dass sie jedes Wort des österreichischen Dialekts verstand. Oder sie war von Chengs zu Übertreibungen neigender Sprache beeindruckt. Auf jeden Fall erklärte sie plötzlich, dass sich hinter diesem Haus noch ein weiteres Gebäude befindet. Da sei ein Zimmer frei. Allerdings Toilette und Dusche auf dem Gang. Folgen Sie mir. Erst jetzt bemerkte sie den Hund. Was bist denn du für einer? Sie ging in die Knie und tätschelte Lauschers Kopf und Rücken. Cheng registrierte nun ihre Hübschheit, die nichts Ländliches besaß. Sie nicht, sehr wohl aber ihre Kleidung. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Anna Haug. Das ist ein schöner Name. Wie kommen Sie denn darauf? Cheng biss sich auf die Lippe. Für einen Moment war ihm die Idee gekommen, er könnte es wegen des auffallend breiten slawischen Gesichts mit der Mörderin von Thomas Marlock zu tun haben. Ein unsinniger Gedanke. Gesichter waren nun mal breiter oder schmäler. Ihr Name gefällt mir auch, Cheng. Cheng und Haug würde sich gut machen, ich meine, als Firmenname. Meinen Sie nicht auch? Stellt sich nur die Frage, in welcher Branche. Was arbeiten Sie, Herr Cheng? Ich bin Detektiv. Das glaube ich nicht. Bin mir ernst. Ich betreibe in Stuttgart ein kleines Büro. Möglicherweise würde es viel besser gehen, wenn es Cheng und Haug hieße. Ich hoffe, dass das jetzt kein Heiratsantrag war. Ich sprach von meiner Detektei. Anna führte den Detektiv über einen kleinen Hof zum Nebengebäude. Und? Zufrieden? Viel Holz. Schon gut. Ich nehme das Zimmer. Was für eine Art Detektiv sind Sie eigentlich? Die nette Art. Wahrscheinlich sind Sie der Typ, der unter den Betten fremder Leute liegt. Frau Haug, wir werden uns sicher noch einmal sehen und dann können wir mit größerem Ernst über das Wesen der detektivischen Kunst plaudern. Möglich? Da drüben, am linken Tisch, ihr zwei arme Würstle fallen sofort auf. Man merkt, dass ihr nicht dazugehört. Nicht zu den Einheimischen und zu den Bustouristen, erst recht nicht. Das sind Rosenblütsmänner. Wir werden sie morgen früh abhängen. Und wie? Naja, das Übliche. Wir fahren in der Gegend herum und dann hängst du sie ab. Und ich kann mir in Ruhe die Anstalt ansehen. Am nächsten Morgen saßen Cheng und Henry beim Frühstückstisch und warteten auf die beiden Polizisten. Vielleicht sind sie verschlafen. Kann sein. Oder die standen schon draußen und frieren sich ihre Ärschle ab. Gott, das ist ja absurd, hier zu sitzen und auf unsere Beschatter zu warten. Komm, fahren wir einfach los. Die müssen schon selbst schauen, wie sie zurechtkommen. Man fuhr eine Weile durch die weiße Landschaft. Doch im Rückspiegel war nichts zu erkennen, was auf eine Verfolgung hinwies. Komm, lass uns zurückfahren. Ich steig unten im Ort aus und du fährst allein 2-3 Stunden weit und zum Mittag treffen wir uns im Hof nahe. Du gibst die Anweisung. Die Empfangshalle der psychiatrischen Klinik erwies sich als ebenso blitzsauber und hausbacken, wie es Cheng auch in seinem ersten Hotelzimmer aufgestoßen war. Die Empfangsdame wies ihn auf das absolute Hundeverbot hin und betonte, dass es unmöglich sei, den Direktor der Anstalt ohne vorherigen Termin zu sprechen. Nehmen Sie die Leine, der Hund ist ein pflegeleichtes Wesen. Ob er denn von der Polizei sei, wollte die Dame wissen. Die Frage darf mir Ihr Chef stellen, nicht Sie. Tatsächlich übernahm sie die Leine und blickte ihm konsterniert nach. Mein Name ist Markus Cheng, ich bin Privatdetektiv aus Stuttgart. Aha. Wollen Sie meinen Ausweis sehen? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich sehe mir nie Ausweise an. Man kann in der Regel nichts darauf erkennen, was einem die Sicherheit geben könnte, mit dem richtigen Mann oder der richtigen Frau zu sprechen, gell? Das ist eine vernünftige Anschauung. Dr. Kallenbach, ein Mann um die 50, besaß jene joviale Art, die seinem Berufsstand entsprach. Frau Schuppe sagte mir, Sie wollen mich wegen eines Verbrechens sprechen? Cheng zog den Bierdeckel aus der Innentasche seines Jacketts und reichte ihn dem Anstaltsleiter. Ich habe den hier dargestellten Mann noch nie gesehen. Darum geht es auch nicht. Ich suche nicht nach dem Porträtierten, da bräuchte ich bloß der Gerichtsmedizin einen Besuch abstatten. Der Mann ist tot. Aha. Man fand seinen abgeschnittenen Kopf in einem Aquarium. Ach das. Ich habe in den Nachrichten im Radio davon gehört. Auch davon, dass der Täter bereits gefasst wurde. Der vermeintliche Täter. Und was haben wir in Zweifelsknot mit dem Fall zu tun? Der Bierdeckel stammt aus Zweifelsknot. Ich verstehe aber immer noch nicht, Herr Cheng, wonach Sie suchen. Ich meine, hier bei mir. Die Zeichnung stammt von einer Frau, bei der es sich um die eigentliche Mörderin von Thomas Marlock handeln dürfte. Sie hat dieses Porträt kurz vor ihrer Tat angefertigt. Einiges spricht dafür, dass die Frau in irgendeiner Beziehung mit der Zweifelsknot der Klinik steht. Das klingt recht vage. Soll ich nun sämtliche weibliche Patienten und Angestellten auf ihre Zeichenkünste untersuchen lassen? Wir betreiben zwar auch eine Kunsttherapie, aber wir ziehen dort keine mörderisch genialen Porträtisten heran. Diese Zeichnung stammt von einer Künstlerin. Tut mir leid, Herr Cheng, aber mit einer Künstlerin kann ich nicht dienen. Dürfte ich mir die Räume ansehen, in denen Sie Ihre Kunsttherapie durchführen? Nein, das kann ich nicht zulassen. Das wär's. Herr Cheng, ich muss Sie nun hinaus, bitte. Cheng überlegte, dass es wohl tatsächlich unsinnig gewesen war, einer reinen Spekulation wegen hier aufzutauchen. Nur weil der Werbefachmann Otto Bodländer so sehr auf seine Theorie von einer geschlossenen Anstalt gepocht hatte. Im Aufstehen bemerkte er etwas, das ihm vertraut vorkam. Geht sie endlich. Der Mediziner drängte den Detektiv zur Tür und verdeckte ihm mit tänzelnden Bewegungen die Sicht. Geschickt drehte sich Cheng an seinem Gegenüber vorbei und starrte auf eine Ansammlung gerahmter, unterschiedlich großer, dilettantischer Bilder an der Wand. Darunter eine kleine Bleistiftzeichnung, das Porträt Dr. Kallenbachs. Es war auf einem Stück Papier entstanden, auf dem sich das aus beiden Kirchtürmen zusammengesetzte Logo der Klinik befand, sowie eine handschriftliche Notiz, welche die Wirkung eines Medikaments beschrieb. Darüber war in unnachahmlicher Weise der Charakterschädel Kallenbachs skizziert worden. Er besaß dieselbe gläserne Durchsichtigkeit, die auch das Porträt Thomas Marlocks bestimmte. Wie wäre es, wenn Sie das Porträt des Toten herausrücken und einmal neben das Ihre halten? Erst jetzt wurde Cheng bewusst, dass es der Doktor mittels irgendeiner geschickten Ablenkung fertiggebracht hatte, das Bierdeckelporträt Marlocks in die eigene Tasche verschwinden zu lassen. Nur damit wir den Stil vergleichen können. Was soll das bringen? Nur um zu überprüfen, ob Sie nicht doch eine Frau kennen, der man den Rang einer mörderisch genialen Porträtistin zugestehen könnte. Zudem wäre es günstig, wenn Sie mir den Bierdeckel zurückgeben würden. Es wäre besser, Herr Cheng, wenn Sie nicht nur den Bierdeckel, sondern auch alles andere vergessen würden. Die Sache ist weit brisanter, als Sie sich vorstellen können. Den Bierdeckel. Sie machen mich unglücklich. Kallenbach drückte den Knopf der Gegensprechanlage. Den Kranz bitte. Die Tür ging auf und drei weißgewandete Männer traten ein. Jetzt wurde Cheng klar, dass mit Kranz nicht ein einzelner Pfleger gemeint war, sondern eine ganze Formation. Es war natürlich ein Fehler, die Zeichnung hier aufzuhängen. Wenn man endlich mal ein gutes Porträt von sich besitzt, will man es doch nicht in der Schublade verstauben lassen. Er öffnete den Rahmen und zog die Zeichnung hervor. Über einer silbernen Schale hielt er sein brennendes Feuerzeug an Bierdeckel und Zeichnung. Jammerschad. Ich denke, es ist besser, wenn Sie wissen, dass es nichts mehr gibt, was Ihre kleine Theorie auch nur annähernd plausibel erscheinen lässt. Legen Sie die ganze Sache ad acta und überzeugen Sie auch Ihren Klienten davon, dass es besser wäre. Noch kann er seine Sperre sinnvoll verwenden. Die Wahrheit, nach der er sucht, ist es nicht wert, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Das klingt ja schrecklich. Spaß ist es nicht. Also los, meine Herren. Cheng hatte befürchtet, man würde ihn nun mit Psychopharmaka vollpumpen. Doch er wurde nur in die Empfangshalle eskortiert und dort ohne ein weiteres warnendes Wort stehen gelassen. Er übernahm Lauscher, der einen starken Widerwillen zeigte, den warmen Raum zu verlassen. Jetzt komm schon, Lauscher. Stell dich nicht so an. Er sprach nicht oft mit seinem Hund. Hin und wieder aber vergaß er sich und wandte sich direkt an Lauscher, wie man etwa mit einem langjährigen Ehepartner spricht, den man nur anredet, wenn das gewohnte Schweigen sich als erfolglos erwiesen hat. Als Cheng in das Innere der Klosterkirche trat, jubilierte sein österreichisches Herz angesichts der virtuosen Deckenfresken. Natürlich war es verboten, dass er den Hund bei sich hatte. Aber was war nicht alles verboten in der Welt der Menschen und Hunde? Ich möchte mich gerne von Ihnen porträtieren lassen. Als Cheng den Blick von dem ockerfarbenen Himmelsgewölbe senkte, sah er in einer Kirchenbank eine Frau sitzen. Er war plötzlich überzeugt, nun jener Frau gegenüberzustehen, die in Crivellis Bar ein Porträt Thomas Marlocks angefertigt hatte. Ziab, Hundefänger. Das heißt, dass Sie über halsbrecherische grafische Künste verfügen. Das ist kein Ort für Spaßvögel. Und keiner für Hunde. Es ist ein Ort der Andacht. Sie waren letzte Woche in einem Lokal namens Crivellis Bar. Das wird durch Zeugen leicht zu beweisen sein. Sie haben das Gesicht eines der Gäste auf einem Bierdeckel aufgezeichnet. Brillant, ganz nebenbei erwähnt. Weniger brillant ist, dass sie denselben Mann wenig später umgebracht haben. Warum auch immer. Das Aquarium Sie erinnern sich doch. Ihr Faustschlag traf ihn mit einer weichen Wucht an Nase und Mund. Als er mit dem Rücken auf dem Steinboden aufkrachte, drang noch deutlich das Geräusch rasch sich entfernender Schritte und das Knarren des Kirchenportals an sein Ohr. So ist es. Es gibt Kämpfe. Da geht man K.O., bevor sie angefangen haben. Cheng wusste ganz gut, kein Meister der Verfolgung zu sein. Als er endlich durch die Kirchentür trat, war die Frau weg. Hallo! Haben Sie eine Frau gesehen? Blond, recht groß, ein heller Mantel. Die muss recht in Eile gewesen sein. Es ist wichtig, sie hat mit der Sache zu tun. Sobald die beiden Männer Cheng erblickten, begannen sie auf ihn zuzurennen. Cheng zweifelte keinen Moment, dass es sich um Leute aus Rosenblüts Mannschaft handelte. Was ihn verwunderte, war, dass es nicht jene beiden waren, von denen er bisher beschattet wurde. Sie müssten ihn auf der Stelle hinüber zum Hofnarren schaffen, bellten sie. Wo war er, Cheng? In der Gaststube saß Rosenblüt, am oberen Ende des Stammtisches. Neben ihm Dr. Thiel. Ich hatte ein Gespräch mit dem Direktor der Klinik. Kein sehr kooperativer Mann. Rosenblüt wirkte verändert. Er hatte sein abstoßendes Lächeln eingebüßt. An dessen Stelle war eine Erschütterung getreten, die echt wirkte. Sie sollten ihn einmal in die Zange nehmen. Der gute Mann lässt Beweismittel verschwinden. Außerdem, ich bin in Münster möglicherweise auf die Frau gestoßen, die Thomas Marlock am Abend des Todes porträtiert und in seine Wohnung begleitet hat. Der Hauptkommissar machte eine Bewegung, die Cheng bedeuten sollte, ihm zu folgen. Man ging hinüber in den Hotelbereich. An der Tür zu dem Zimmer, in dem Cheng ursprünglich die Nacht hätte verbringen sollen, stand ein Uniformierter. Auf dem Doppelbett lagen die Rümpfe zweier Personen in Schlafanzügen. Wer sind die beiden? Sie sollten nicht versuchen, uns zu verarschen, Cheng. Nicht in dieser Situation. Sie wissen ganz genau. Überhaupt nichts weiß ich genau. Auf den Bäuchen der beiden Toten waren deren abgeschnittene Schädel postiert worden. Die Stirn des einen an der Stirn des anderen. Eine Komposition. Ich muss annehmen, dass es sich um die beiden Polizisten handelt, die meinem Mitarbeiter und mir hierher gefolgt sind. Ich habe sie beim Frühstück schon vermisst. Naja, was hätte ich tun sollen? In Stuttgart anrufen, fragen, wo meine beiden Verfolger geblieben sind? Dr. Thiel war knapp davor, seinem Gegenüber ins Gesicht zu spucken. Beruhigen wir uns. Doch kaum hatte Rosenblüt den Satz beendet, schlug er Cheng so kräftig in den Magen, dass dieser zusammenklappte. Das musste sein. Ich will nicht, der Detektiv, dass Sie glauben, Sie können sich Frechheiten erlauben. Kein Krüppelbonus. Was ist nötig? Es war. Rosenblüt wies die Leute von der Spurensicherung an, weiterzumachen. Sie drehten die Wandleuchten an und man sah auf jeder der beiden Lampen ein Stück durchscheinendes Papier. Darauf die Bleistiftzeichnungen schlafender Männer. Die Gesichtszüge traten deutlich hervor. Auf beiden Zetteln war schwach ein identischer Schriftzug zu erkennen. Offensichtlich stammten die jetzt transparenten Papiere von einem Notizblock. Mittels der Graphitschicht der Spurensicherung waren die hineingepressten Buchstaben nun lesbar. Cheng wechselt das Zimmer. Wieso? Und dann? Es tut sich gar nichts, ländliche Ruhe. Wir gehen schlafen. Geh mal raus. Zu dritt begab man sich wieder hinunter in die Gaststube, wo völlig unbewacht Henry am Stammtisch saß. Das wies darauf hin, dass niemand hier so verrückt war, Cheng und Henry zu verdächtigen, die Tötung der beiden Polizisten mitverschuldet zu haben. Zumindest im Hinblick auf die rechtliche Relevanz. Wissen Sie, was ich denke, Herr Detektiv? Ich denke, dass meine beiden Männer Opfer eines Irrtums geworden sind. Und zwar bloß, weil Sie, Cheng, mit Ihrem albernen Snobismus ein kleines, sauberes Zimmer nicht akzeptieren konnten. Für die Kollegen war das Zimmer gut genug und das haben die armen Schweine jetzt davon. Es ist begreiflich, dass es Ihnen lieber wäre, es hätte mich statt Ihrer Kollegen erwischt. Ich habe ja nicht darum gebeten, dass Sie mir Ihre Leute hinterher schicken. Ich habe versprochen, Sie zu informieren, wenn ich etwas weiß. Dr. Thiels Schädel verfärbte sich rot. Also, was ist jetzt mit diesem Klinikarzt? Und was mit der Frau? Cheng erzählte beinahe alles, so wie er sich zugetragen hatte. Von dem Moment an, dass sich Thomas Marlock und dieser Mike in Crivellis Bar getroffen hatten. Allerdings verschwieg er, sich bis vor kurzem im Besitz des Bierdeckels befunden zu haben. Er gab vor, diesen auf Dr. Kallenbachs Schreibtisch liegen gesehen zu haben. Mortensons Namen verschwieg er und sprach nur von einem namenlosen Zeugen, der die Ermordung Marlocks beobachtet habe. Wie können Sie wissen, dass die Frau in der Kirche dieselbe war wie die in Crivellis Bar? Mein Klient, dessen Namen ich aus Berufsethos jetzt nicht sagen kann, hat mir eine ziemlich genaue Beschreibung geliefert. Zudem finde ich, dass sie recht merkwürdig reagiert hat. Ja, wahrscheinlich haben Sie auf diese Frau einen geisteskranken Eindruck gemacht, wie Sie da Ihren Hund durch die Kirche schleppen. Sie fühlte sich bedroht. Ich kann die Polizei nicht zwingen, nach dieser Frau zu suchen. Wir sollten zunächst einmal mit Dr. Kallenbach sprechen. Sie, Cheng, will ich dabei haben. Der Hund bleibt hier, um den soll sich Ihr Mitarbeiter kümmern. In der Klinik wurden Sie informiert, dass Dr. Kallenbach soeben der Beerdigung eines greisen Patienten beiwohnte. Mit beinahe 100 Jahren sanft und schmerzfrei zu entschlummern, ist eine Gnade. Die versammelte Menge bildete einen Kreis um das Erdloch. Unter ihnen Cheng, Rosenblüt und Dr. Thiel. Frieden fand er erst, als er 1959 in unsere Psychiatrie eingeliefert wurde. Cheng hatte sich nach vorne gedrängt so und derart positioniert, dass der Arzt nicht umhin kam, ihn zu bemerken. So ist doch seit dieser Zeit ein Teil in Hans Bühler aufgeblüht. Jener Teil, der sich für die Gärtnerei zu interessieren begonnen hat. Kallenbach verstieg sich immer mehr zu einer Lobrede auf die Chancen, die eine seelische Erkrankung berge. Im Gedenken an unseren teuren Verstorbenen werden seine Gärtnerfreunde ihren Ehrgeiz dran setzen, eine neue Tulpe zu züchten, gell? Sie wird den Namen Hans Bühler tragen. Kallenbach trat nun ans Grab und warf eine Rose hinab, eine dunkelrote. So rot wie das Päckchen, das mit einer Schleife an den Rosenstiel angebunden war. Cheng erschien es nicht unwahrscheinlich, dass sich der Arzt auf diese Weise eines weiteren Beweismittels zu entledigen versuchte. Die Trauernden zogen nun in einer langen Reihe am offenen Grab vorbei. Einige warfen eine Schippe der feuchten, dunklen Erde in die Grube, andere eine Blume. Vor der Leichenhalle traten Rosenblüt und Dr. Thiel auf Kallenbach zu. Cheng kam hinzu. Herr Hauptkommissar, helfen Sie mir. Ich habe Herrn Cheng bereits versichert, keine Frau zu kennen, auf die seine Beschreibung zutrifft. Im Übrigen kann ich keinen Zusammenhang zwischen unserer Klinik und einem in Stuttgart begangenen Mord erkennen. Leider geht es nicht mehr nur um diesen einen Mord. Rosenblüt schilderte nun, auf welche Weise seine beiden Mitarbeiter ums Leben gekommen waren. Keine 100 Meter von ihrer Anstalt entfernt. Und wie viel Meter war Herr Cheng entfernt, als sich das Verbrechen ereignete? Wollen Sie damit sagen? Was ich damit sagen will, ist, dass die räumliche Nähe zwischen Tatort und Klinik wohl kaum als Indiz gelten kann, dass sich in unserer Anstalt ein Mörder befindet. Ich meine, wäre Nähe allein verdachtserregend, müssten Sie sich zunächst an Herrn Cheng wenden. Herr Cheng behauptet, Sie hätten Beweismittel verbrannt. Vor seinen Augen als Warnung. Ich glaube nicht, dass man Herrn Cheng warnen kann. In puncto Sturheit hätte er es mit dem verstorbenen Hans Bühler jederzeit aufnehmen können. Allerdings hat Herr Bühler nie gelogen. Ach, Herr Cheng lügt also? Ja, wenn er behauptet, was Sie sagen. Wären Sie einverstanden, wenn wir uns Ihr Büro ansehen? Selbstverständlich. Ich habe auch nichts gegen die Anwesenheit von Herrn Cheng einzuwenden. Vorausgesetzt, er beginnt nicht wieder, sich zu Patientenräumen Eintritt zu verschaffen, in denen er nichts verloren hat. Er scheint nicht zu begreifen, dass das Aufstellen einer wilden Theorie noch lange nicht bedeutet, einen Freifahrtschein zu besitzen. Ja, wir sind hier in Deutschland. Ich warne Sie, Cheng. Da geht nicht alles so, wie sich ein Chinamann das vorstellt. Als sie das Büro betraten, eilte Cheng auf die Wand zu, von der er vor 2 Stunden das Bild genommen hatte. In dem Rahmen steckte nun eine Bleistiftkritzelei, die aussah, als hätte sie Kallenbach selbst in wenigen Sekunden hergestellt. In diesem Rahmen war das Bild. Welches Bild? Das Porträt, das Dr. Kallenbach darstellte. Ah. Sehen Sie? Lassen Sie Glas und Rahmen untersuchen, Sie werden darauf meine Fingerabdrücke finden. Mag sein, dass er den Rahmen berührt hat. Deshalb ist er ja offensichtlich hier gewesen. Auf der Suche nach ominösen Porträts aus der Hand einer Mörderin. Ich hatte nur diesen einen Rahmen berührt. Warum sollte ich nach diesem Rahmen gegriffen haben, wenn sich nicht darin das Porträt Dr. Kallenbachs befunden hätte? Das ist ein Argument. Darf man Rahmen und Bild mit zur Analyse nehmen? Wo denken Sie hin? Ich war gerne bereit, Ihnen mein Büro zu zeigen, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie meine Einrichtung benutzen, um die Fantastereien eines Privatdetektivs zu unterstützen. Kallenbach war ein Fehler unterlaufen. Er hatte zwar ein neues Bild in den Rahmen gefügt, jedoch Jenks Fingerabdrücke vergessen. Es wird nicht anders gehen, als sämtliche Rahmen untersuchen zu lassen, um zu sehen, dass ich auch wirklich nur diesen einen angefasst habe. Ja, ich werde Durchsuchung beantragen. Bis dahin wird dieser Raum abgesperrt und plombiert. Als Arzt werden Sie mich verstehen. Es ist Gefahr im Verzug. Sie überschreiten Ihre Kompetenz, Herr Rosenblüt. Ich werde jetzt den Anwalt unserer Klinik anrufen und den Minister. Wenn hier schon eine Staatsaktion veranstaltet werden soll, soll auch der Staat davon wissen. Tun Sie das. Aber tun Sie es draußen. Als sich die Tür hinter dem Arzt geschlossen hatte, wollte Rosenblüt wissen, wo sich die andere Zeichnung, Marlocks Bierdeckelporträt, befunden habe. Cheng blieb nun gar nichts anderes übrig, als mit der Wahrheit herauszurücken, wie er an den Bierdeckel geraten war und wie er ihn an Kallenbach verloren hatte. Wie viele Geschichten will uns dieser Geldmann noch auftischen? Wo hat Kallenbach die Zeichnung verbrannt? In einer silbernen Schale auf dem Schreibtisch. Da steht eine Elfenbeinfigur, keine Schale. Na, was haben Sie denn geglaubt, dass er die Schale samt der Asche auf dem Schreibtisch stehen lässt? Übrigens, Herr Hauptkommissar, haben Sie bemerkt, dass er beim Begräbnis nicht nur eine Rose, sondern auch ein Päckchen ins Grab nachgeworfen hat? Was soll denn das wieder bedeuten? Vielleicht überhaupt nichts, wollte es nur gesagt haben. Wir werden auch das untersuchen. Aber ich warne Sie, Cheng. Hören Sie auf, uns anzuschmieren. Ich bin auf Ihrer Seite. Schön, das zu hören. Rosenblüt schickte Cheng aus dem Zimmer und verlangte, dass er im Gasthof weitere Direktiven abwarten sollte. Wenn ich Sie brauche, lasse ich Sie holen. Es mochte etwa eine Stunde vergangen sein, als einer von Rosenblüts Leuten in die Gaststube trat und Cheng die Anweisung des Hauptkommissars mitteilte, er solle zurück nach Stuttgart fahren. Sonst hat er nichts gesagt? Sofort, habe er noch hinzugefügt. Aha. Der Polizist händigte Cheng und Henry deren gefilzte Reisetaschen aus, setzte sich an den nächsten Tisch und schenkte ihnen einen wartenden Blick. Moment noch bitte. Niemand erhob Einspruch. Man war überzeugt, Cheng würde eine Toilette aufsuchen. Stattdessen ging er durch den Hof zum rückwärtigen Gebäude und zog in seinem Zimmer das Polaroid der drei Skifahrer von der Unterseite der Nachttischlade und schob es sich erneut an seine intime Stelle. Dann kehrte er zurück und verließ gemeinsam mit Henry und Lauscher den Gasthof. Als man Stuttgart erreichte, war bereits die Nacht hereingebrochen. Cheng und Henry sprachen kein Wort. Lauscher schlief auf dem Rücksitz. Vor dem Detektivbüro griff Cheng in seine Geldbörse und überreichte Henry zwei Scheine. Im Büro schlüpfte Cheng aus seinen Schuhen und Socken und lagerte seine Füße auf der Lehne des gegenüberliegenden Stuhles. Ja? In einer Stunde in Crivellis Bar. Ich muss mit Ihnen reden. Sie sind schon wieder in Stuttgart? Bevor Cheng bemerken konnte, dass er von den Vorfällen in Zweifelsknot noch viel zu erschöpft sei, hat der Hauptkommissar Rosenblüt schon wieder aufgelegt. Cheng beschloss, Lauscher hier zu lassen. Für einen alles andere als wetterfesten Hund waren es zwei harte Tage. Ein weiterer Ausflug wäre eine Zumutung. Was trinken Sie? Einen Engel in der Landschaft. Cheng wandte sich dabei direkt an den Barmann Crivelli. Der nickte und ließ sich in keiner Weise anmerken, wie wenig ihm die Anwesenheit des Polizisten behagte. Wie sieht es aus in Zweifelsknot? Irgendeine Spur von der Frau? Geh mal rüber in die Ecke, da sind wir allein. Die beiden Männer begaben sich an die Stelle des Tresens, an der genau eine Woche zuvor eine Frau auf einem Bierdeckel ein grandioses Porträt eines Barbesuchers gezeichnet hatte. Der Fall hatte eine Entwicklung genommen, die Ihnen nicht gefallen wird. Mir gefällt sie ebenso wenig, aber wir werden damit leben müssen. Was soll das heißen? Ich will Ihnen nichts vormachen, Cheng. Meine Anweisung lautet, in der psychiatrischen Klinik Zweifelsknot keine weiteren Nachforschungen mehr zu betreiben. Und vor allem Dr. Kallenbach nicht weiter zu belästigen. Eine Durchsuchung von Kallenbachs Büroräumen käme nicht in Frage. Der Staatsanwalt sei nicht bereit, den abwegigen Verdächtigungen eines schlecht beleumundeten Privatdetektivs zu folgen. Schlecht beleumundet? Seine Worte. Es tut mir leid. Ihre Theorie von einer mordenden Porträtistin, die sich im Umkreis einer psychiatrischen Klinik aufhält, scheint für unseren Staatsanwalt nicht den geringsten Charme zu besitzen. Das bedeutet wohl, dass Sie darauf verzichten werden, nach dem Päckchen zu sehen, das Dr. Kallenbach in das Grab hat fallen lassen. Was heißt Ihr verzichten? Mein Staatsanwalt wird sich ganz einfach dagegen sperren. Und selbst wenn wir in dem Päckchen Asche finden. Asche von Beweismitteln. Asche von zwei Porträts, die Dr. Kallenbach vor meinen Augen verbrannt hat. Was beweist, dass der Doktor eine Mörderin schützt. Ja, das ist ein Indiz, ja. Aber wir würden uns weiterhin auf äußerst dünnem Eis bewegen. Kallenbach ist ein Heiliger. Der Mann darf unseren Ministerpräsidenten duzen, obwohl er bekanntermaßen im anderen politischen Lager steht. Man kann so jemand nicht einfach seine Grabgabe wieder ausbuddeln, ohne einen wirklich guten Grund. Vor ein paar Stunden dachten Sie anders. Tja, was ich denke, ist hier nicht von Bedeutung. Und in welche Richtung wird Ihr Staatsanwalt jetzt die Untersuchungen treiben? Was glauben Sie? Dieser Mike kommt wohl nicht in Frage, also suchen wir weiterhin nach einem Mörder. Es gibt Parallelen zu einem Heidelberger Fall vor ein paar Jahren. Vielleicht nehmen wir auch die Ritualmordtheorie wieder auf. Aber vor allem besteht unser Staatsanwalt darauf, dass wir bei der Suche nach unserem Mörder nicht durch das Arbeitszimmer eines hochverdienten Mediziners marschieren. Was sagt die Spurensicherung eigentlich zum Tod ihrer beiden Kollegen im Hotelbett? Unsere Spurensicherung geht Sie nichts an, Cheng. Ich dachte, wir arbeiten zusammen. Da dachten Sie falsch. Sie sind ein Zeuge. Seien Sie froh, dass Sie kein Verdächtiger sind. Unser Staatsanwalt hätte gute Lust gehabt, aber ich habe ihm klargemacht, dass Lust kein Argument ist. So wenig wie Porträtzeichnungen, die kein Mensch außer Ihnen und Ihrem dubiosen Auftraggeber gesehen hat. Herr Crivelli hat Sie gesehen. Nein, der Barkeeper hat gar nichts gesehen. Es war offensichtlich, dass Rosenblütz dem Barkeeper auf die Zehen getreten war. Und zwar ordentlich. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Geben Sie den Auftrag zurück. Erklären Sie Ihrem Klienten, dass er einem Phantom nachjagt. Und schließlich wird sich herausstellen, dass nicht eine grandiose Porträtzeichnerin, sondern ein ganz unkünstlerischer Freak die Morde begangen hat. Das ist bereits beschlossene Sache, ja? Sie wollen mich nicht verstehen, ne? Ich hätte Dr. Thiele erschicken sollen. Um mir zu drohen? Ja, was denn sonst? Lassen Sie die Finger von der Sache. Machen Sie um Dr. Kallenbach und seine Klinik einen schönen, großen Bogen. Ein sturer Hund. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Heinrich Steinfest. Teil 1. Es sprachen Erzähler Wolfram Berger, Cheng, Christian Dolezal, Mortensen, Christoph Bach, Meurer, Bibiana Beglau, Rosenblüt, Christian Körner, Dr. Thiel, Sascha Nathan, sowie Moritz Brendel, Andreas Helgi Schmidt, Markus Michalski, Christian Petzold, Hans Biesbergen und Bernd Tauber. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Musik Otto Lechner, Regieassistenz Diana Müller, Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Produktion Südwestrundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk 2013. Dramaturgie Uta Maria Heim.